Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW vom 25. April 2013. Wir müssen Technologiepark in Bochum vorantreiben. Anlässlich der Aktuellen Stunde im Landtag NRW zur Opel-Schließung sagt Thorsten Sommer, arbeitspolitischer Sprecher der Piratenfraktion, Bochum ist und bleibt ein idealer Wirtschaftsstandort mitten im Herzen Europas. Deshalb müssen wir als Politiker unterstützend tätig werden, indem wir beispielsweise die Umwandlung in einen Technologiepark vorantreiben. Das bedeutet im Übrigen nicht, dass sich General Motors aus der Verantwortung stehlen darf. Nur Werbung beim Revierfußballnachbarn zu schalten, reicht nicht aus. Zeitgleich sollten wir potenziellen Investoren die Vorteile von Bochum als Wirtschaftsstandort aufzeigen. Zusätzlich zu den knapp 400.000 Bochumern leben über 6 Millionen Menschen im Umkreis von rund 50 Kilometern. Die Infrastruktur mit den Bahnverbindungen des öffentlichen Nahverkehrs ist genauso wie die ICE-Anbindung im Vergleich zu anderen Städten sehr gut. Gleiches gilt für die Erreichbarkeit von Autobahnen. Nicht zu vergessen die hervorragende Belegschaft, die all die Jahre viel zu erdulden hatte. Mit einer solchen Belegschaft kann auch in Zukunft effektiv und zuverlässig gearbeitet werden. Investoren haben hier die Chance, sich in ein gemachtes Nest mit enormem Potenzial zu setzen. Simone Brandt, Bochumer Abgeordnete der Piratenfraktion, ergänzt: Wirtschaft agiert losgelöst vom politischen Wunschkonzert. Oder glaubt irgendeiner wirklich, die Bosse im GM-Konzern interessiert es, wenn sich hier Politiker mit den Forderungen aus dem Fenster lehnen? Was Politik leisten kann und längst leisten sollte, ist rechtzeitig einen Plan B zu entwerfen. Vor 50 Jahren ist es gelungen, den Bergbaustandort in einen Industriestandort zu verwandeln. Warum sollte es jetzt nicht auch möglich sein, den Industriestandort in einen innovativen und zukunftsfähigen Technologiestandort umzubauen? Pressemitteilung gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akarak. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.